Herzlich willkommen zu meinem Workshop Sekundärer Antisemitismus, Antisemitismus trotz und wegen Auschwitz. In den vergangenen Tagen der Aktionswochen habt ihr euch ja schon ein umfassendes Wissen bzw. Informationen über Antisemitismus in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen aneignen und heiße Diskussionen führen können. Dabei ist für jeden von euch, denke ich mal, ganz gut herausgekommen, dass von Teheran bis Freiburg diese Denkform immer wieder auf fruchtbaren Boden fällt. Um diesen Boden geht es mir vor allem in diesem Workshop zu sein, um genau zu sagen, dem deutschen Boden. Zu meiner Gliederung. Als erstes werde ich eine Begriffsdefinition des modernen Antisemitismus geben, dann auf den Zusatz sekundärer Antisemitismus eingehen und klar machen, was das Besondere bzw. spezifisch Deutsche an dieser Spielart unseres Gegenstandes ist. Im Anschluss werde ich euch einige besondere Schmankerl an Textauszügen von Politikern und Intellektuellen präsentieren bzw. diese Texte mit euch anhand des Gehörten diskutieren. Na, also hier habe ich zum Beispiel die Ansprache von dem Martin Hohmann, wer die noch kennt, von 2003. Also ein ganz wunderbares Anschauungsobjekt, kann ich sehr empfehlen. Auch ein gewisses humoristisches Element dabei. Dann gibt es noch Was gesagt werden muss von Günter Grass, das aktuelle Gedicht von Grass, was ja eben auch zu einiger Publicity kam. Auch, sage ich mal, die linke Seite soll nicht verschont werden. Hier gibt es schöne Karikaturen zum Thema Antizionismus zum Beispiel, die in Deutschland so kursieren. Ne? Gebe ich dann nachher dann auch noch mal rum. Eben schöne Demo-Plakate zum Beispiel, auch von linker Seite. Oder eben Martin Walsers Dankesrede für den Friedenspreis. Die ist auch schon älter, aber eben auch sehr lesenswert. Jo, so, zunächst einmal werde ich für mich rekurrieren, was für mich die sinnigste Definition von modernem, also in dem Sinne primärem Antisemitismus ist. Ich kann dabei nur auf meinen ehemaligen Lehrer Thomas Hauri aus Freiburg verweisen, dessen Seminare und Schriften mir in meinen Studien stets einen ganz guten Leitfaden geben konnten. So, und ich zitiere auch Hauri, hier eben aus Leon Poljakow. Der moderne Antisemitismus ist prima facie eine Denkform, die sich im 19. Jahrhundert in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft ausbildet, eine ideologische Reaktion auf die von vielen als Bedrohung oder gar Katastrophe erfahrene Universalisierung der kapitalistischen Warenvergesellschaftung und dem dadurch eingeleiteten Umbruch der gesellschaftlichen Beziehungen, Herrschaftsverhältnisse und Herrschaftsformen. Gesellschaftstheoretisch begriffen werden muss er als eine Ideologie, die die Subjekte einerseits selbst produzieren, um sich die kapitalistische Gesellschaft zu deuten, um ihr Leiden daran zu artikulieren und ihrer ohnmächtigen Wut und ihrem Hass ein zwar falsches, aber konkretes und wehrloses Ziel zu geben. Als eine Ideologie, die andererseits in ihrer Struktur, in ihren Funktionen und zentralen Inhalten durch eben diese Gesellschaft präformiert wird. So, das war jetzt ein ganz schöner Hammer. Weiß nicht, vielleicht wollt ihr das jetzt erstmal auf euch wirken lassen. Der Zeitpunkt, an dem ich an dieser Stelle nun wieder einsteigen möchte, ist nicht das nationalsozialistische Deutschland mit seinem tobenden Vernichtungsantisemitismus, sondern unmittelbar danach, also 1945 im Nachkriegsdeutschland. Denn an dieser Stelle stütze ich mich auf Kloke, der sagt, sekundärer Antisemitismus, also Antisemitismus nach Auschwitz, beginnt mit der Verdrängung der Vergangenheit und ist gleichzeitig eine Folge davon. Dazu ein Zitat aus dem Buch Lügendetektor von Saul K. Padova. Padova war Offizier in der Abteilung Psychologische Kriegsführung der Vereinigten Staaten und führte im besiegten Deutschland Interviews mit Menschen aller möglichen Couleur, um herauszufinden, was die Besatzungsmächte von Deutschland zu erwarten hätten. So, hier das Buch von Padova. Wie gesagt, auch Bücher, die ich dabei habe, würde ich dann auch einfach nochmal rumgehen lassen. So. Es ist, also Zitat, es ist mein voller Ernst, Joe. Seit 2 Monaten sind wir hier zugange. Also sie sind quasi direkt im besiegten Nazi-Deutschland. Seit 2 Monaten sind wir hier zugange. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, wir haben jede Menge Fragen gestellt und wir haben keinen einzigen Nazi gefunden. Jeder ist ein Nazi-Gegner, alle Leute sind gegen Hitler, sie sind schon immer gegen Hitler gewesen. Was heißt das? Es heißt, dass Hitler die Sache ganz allein, ohne Hilfe und Unterstützung irgendeines Deutschen durchgezogen hat. Er hat den Krieg angefangen, er hat ganz Europa erobert, den größten Teil Russlands überrannt, 5 Millionen Juden ermordet, 6 bis 8 Millionen Polen und Russen in den Hungertod getrieben, 400 Konzentrationslager errichtet, die größte Armee in Europa aufgebaut und dafür gesorgt, dass die Züge pünktlich fahren. Wer das ganz allein schaffen will, muss schon ziemlich gut sein. Ich kenne nur 2 Menschen in der ganzen Welt, die so etwas können. Der andere ist Superman. Okay. Ich denke mal, was es dieser Passage besonders deutlich wird, ist die quasi zur Stunde Null einsetzende Abwehr der Deutschen gegen die von ihnen im Kollektiv begangenen Verbrechen. Eine Wahrnehmungsabwehr, eine Schuldabwehr, eine Erkenntnisabwehr, eine Verantwortungsabwehr und zuletzt eine Erinnerungsabwehr, die sich im Alltagsgedächtnis bis heute fortgesetzt hat. Ralph Giordano bringt die deutschen Befindlichkeiten mit 8 Beispielen wie dem Zweifel an der Zahl der Ermordeten, wir haben von nichts gewusst, KZs sind eine britische Erfindung, den guten und schlechten Seiten des Nationalsozialismus, Verbrechen der anderen, Schluss mit NS-Prozessen, Ruhe und Ordnung unter Hitler, Schlussstrich Forderungen auf den Punkt. Klar kann man jetzt sagen, das war doch alles direkt nach dem Krieg. Viele waren selbst Nazis gewesen. Was hat das denn mit der heutigen demokratischen Bundesrepublik zu tun? Die Generationen haben sich doch ausgetauscht, etc. Doch Familienbefragungen, wie in dem Buch Opa war kein Nazi, wovon ich ein großer Fan bin, an denen Teilnehmer der Kriegsgeneration, Kinder und Enkel teilgenommen haben, also an den Befragungen, lassen erkennen, dass die Interpretation der deutschen Geschichte eben meist nicht aus externen Quellen wie Geschichtsbüchern, Gedenkstätten, Mahnmälern, Dokumentationen und Spielfilmen entspringt, sondern vor allem aus den in Familien verfassten Geschichten. Und in diesen Familiengeschichten hat der Holocaust keinen systematischen Platz, weil die Vergangenheit der vernichteten jüdischen Deutschen in nicht-jüdischen deutschen Familien per Narrativ nicht vorkommt. Auch ist auszugehen von einer Weitergabe antisemitischer Stereotype von Eltern an ihre Kinder, dann eben wieder an die Kinder, die aufgrund der öffentlichen Tabuisierung des Antisemitismus ihre Vorurteile nur im privaten Rahmen äußern können. Auch an dieser Stelle habe ich wieder einen kleinen Textauszug eben darüber, wie solche Geschichten in deutschen Familien produziert werden. Ja, so. Da ist das eben jetzt das Kapitel, wie sozusagen die Deutschen über die Juden reden, ne? Und dann eben auch die Kinder von diesen Leuten über Juden reden oder die Enkel, ne? Wie also diese Geschichten in Familien aufgebaut werden. So. Margarete Hase, ne, sind dann immer irgendwelche Namen. Und diese Kinder, also die Judenkinder, waren irgendwie anders als wir. Also die waren irgendwie anders. Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, wieso. Also der eine Junge, der war zum Beispiel so feige, also der hatte immer Angst und bitte, bitte nicht und so devotisch. Und dann eben antisemitische Deutungsmuster tauchen auch in der Kindergeneration auf, wenn auch in einer komplexeren Form. In die vergangenheitspolitische Diskurse der Nachkriegszeit beziehungsweise auch philosemitische Stereotype eingelagert sind. Ella Drake. Also gerade die beiden waren wunderschöne Menschen. So was leicht Semitisches hatten sie. So jüdisch. Der 1937 geborene Erich Grubitsch entwickelt eine komplexe Argumentation, die die Juden einerseits als distinkte Personengruppe mit spezifischen Eigenschaften identifiziert, die andererseits gleichsam gegen sich selbst vor antisemitischen Vorurteilen geschützt werden muss. Also O-Ton, Sie wissen ja, so eine Eigenart taucht manchmal auf, die so am Rande des Überheblichen sein kann, wenn man vielleicht liegt das daran, dass Juden manchmal auch eine Diskriminierung empfinden, die gar nicht da ist. Und dann spielen sie so oft eine fast zynische Überheblichkeit daraus. Nicht, das ist etwas. Dieser Hochmut, den sie sich ja manchmal sogar selber vorwerfen, der taucht dann manchmal so auf. Das muss eine Schutzfunktion haben, denke ich mir. Und da habe ich dann in diesem Augenblick dann gefragt, warum diese Frage oder warum das so ausgesprochen wird oder warum das so gezeigt wird, als sei man etwas Besseres. Das ist doch die Gefahr, Antisemitismus zu erzeugen, dass man in dem Augenblick auch noch einen Hochmut als, ich will ja nicht vom auserwählten Volk sprechen, aber dass man so etwas dann deutlich macht. Also wie gesagt, das sind die Eltern- und Kindergeneration daraus. Also um es auf den Punkt zu bringen, in Deutschland scheinen zwei kulturelle Gedächtnisse nebeneinander zu existieren. Ein staatstragendes, politisch korrektes, in dem die deutsche Geschichte wie ein heiliges Stigma dazu befähigt, sich moralisch in alle Konflikte in der Welt wegen der deutschen gesühnten und geläuterten Verbrechen einzumischen, und ein, wie eben sag ich mal, dargestelltes Alltagsgedächtnis, welches den Nationalsozialismus ganz anders erinnert und immer noch an Stammtischparolen festhält, Lanzerheftchen und Kriegsdokus verschlingt oder hinter hervorgehaltener Hand Schimpfworte wie Du Jud oder Du Sarah verwendet und Juden oder den Staat Israel zu 60% als größte Gefährdung des Weltfriedens wahrnimmt. Broder bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, dass es Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz gibt, so ja auch unser Titel, weil die Täter und deren Erben permanent an ihre Untaten und an ihr Versagen zugleich erinnert werden. Jeder lebende und überlebende Jude ist Zeuge und Vorwurf zugleich. Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Zitat von Broder. Nach Auschwitz ist eine ungebrochene positive Identifikation mit deutschen nationaler Identität nicht ohne weiteres möglich. Der sekundäre Antisemitismus lässt sich, wie oben bereits beschrieben, umreißen in den Versuchen, Auschwitz zu leugnen, zu relativieren, im Aufmachen von Schuldkonten, im Versuch der Schuldumkehr und im Reden von der jüdischen Täterschaft, in der Ignoranz und Gleichgültigkeit gegenüber dem Holocaust, im Schweigen über das Geschehen und der deutschen Beteiligung daran, sowie im Desinteresse an den Ermordeten und den Überlebenden, die das Vergangene repräsentieren. Dies erklärt auch den Überfokus, der in Deutschland gegenüber israelischer Politik herrscht. Wir haben ja gerade schon mal kurz darüber gesprochen, was gestern so am Stand der deutsch-israelischen Gesellschaft los war. Eben das ein ganz gutes Beispiel. Israelische Schandtaten scheinen Balsam für die deutsche Seele zu sein, weil sie entlasten. Ich weiß nicht, wer von euch es eben bereits erleben konnte, dass das Gegenüber im Gespräch auf einmal beim Erwähnen des Wortes Israel aufdreht und völlig beratungsresistent eine Abfolge völlig schematischer Sätze abspult. So, um es mal anschaulich machen zu können, etwas polemisiert, habe ich mir das mal so überlegt, wie geht das denn normalerweise so ab? Also mir ist das schon öfter passiert, dass ich auf solche Leute gestoßen bin. Ja, Israel, was die Juden da unten machen, das ist aber auch nicht in Ordnung. Mit den Palästinensern, also nein, da könnte man doch meinen, die hätten etwas aus der Geschichte gelernt. Aber im Prinzip sind die auch nicht besser. Aber man erfährt ja nichts von den Medien. Man darf ja gar nichts mehr sagen. Dann ist man ja gleich rechts. Aber eigentlich sind das doch die neuen Nazis. Die haben doch auch Lager da unten. Mit denen kann doch keiner in Frieden leben. So ein Unruheherd im Nahen Osten. Und Waffen haben die. Alles von den USA. Die finanzieren das noch da. Stecken doch alle unter einer Decke. Also ich denke mal, das ist so ganz rund zusammengefasst. Ja, also besonders eindringlich ist eben dieses wütende und affekthafte Aufrechnen von Schuldkonten bzw. die Täter-Opfer-Verkehrung. Ne? Also aus Juden werden Nazis und aus Palästinensern werden Juden. Ne? Also es ist alles so schon ganz schön wirr. Und eben wenn es um das gesamtgesellschaftlich, um das Thema deutsche Verbrechen oder dieses als Unwort verschriene Wort Tätergesellschaft geht, dann brechen da bei manchen Leuten auch wirklich nochmal so alle Dämme, so zum Beispiel bei der Goldhagen-Debatte, wenn ihr euch daran noch erinnert, oder eben die Walser-Rede oder eben bei der Wehrmachtsausstellung, das ist auch so ein schönes Beispiel. Ja, auch ist Antisemitismus wegen Auschwitz keinesfalls ein Phänomen politisch-rechtsgesinnter, welches nur an Stammtischen in Kleingartenvereinen oder über Gartenzäune anzutreffen ist, sondern findet sich auf besonders aggressive Weise in der deutschen Linken oder, kann man heute sagen, was von ihr übrig ist, wieder. Seit den 80er Jahren bietet die Interpretationsschablone des Antiimperialismus mit seinem Schema Unterdrücker, ne, Kapitalisten und so weiter und Unterdrückte, eben nationale Befreiungsbewegungen und sowas eben Arme, der Kleine gegen den Großen, die Möglichkeit, den Staat Israel, aber selbstverständlich keine Juden, nur den Staat Israel zu kritisieren und zu dämonisieren. Antizionismus ist in den Kanon linker Gesinnung aufgenommen worden. Man kann beinahe sagen, dass seit den 70er Jahren, also den siegreichen Kriegen Israels, von keiner politischen Seite so scharf gegen den Staat Israel geschossen wurde, als von linksradikaler Seite. Also wenn ich mir so die Zeilen da oder die Sachen so durchgelesen habe, war das doch schon eigentlich das Jenseitigste. Ja, auch hier möchte ich nochmal Hauri zitieren, bin dann auch schon bald am Ende. Das antiimperialistische Weltbild ist nicht nur mit einigen Fehlern behaftet, sondern es weist in seiner vereinfachenden Sicht von Herrschaft als Fremdherrschaft und Ausbeutung als fremde Machenschaft, in seinem binären Denken, das unter Verlust des Realitätsbezuges das Weltgeschehen sauber in Gut und Böse sortiert, in seinem Willen, den Kampf um nationale Unabhängigkeit als Revolution misszuverstehen und der daraus resultierenden unkritischen Identifizierung mit dem Volk und dessen Gleichschaltung mit dem guten Volksstaat, schließlich in seiner Tendenz, Politik und Ökonomie zu personalisieren, zahlreiche strukturelle Affinitäten mit dem antisemitischen Weltbild auf. Jo, schön, wieder mal schön zusammengefasst. Ja, Amery sagt dazu, wer die Existenz Israels in Frage stellt, der ist entweder zu dumm, um einzusehen, dass er bei der Veranstaltung eines Über-Auschwitz mitwirkt, oder er steuert bewusst auf dieses Über-Auschwitz hin. Oder um es mit Horkheimer und Adorno zu sagen, die Abwehr der Erinnerung an das Unsägliche, was geschah, bedient sich eben der Motive, welche es bereiten halfen, nämlich eben dem Antisemitismus und seinen klassischen Topoi. Deshalb, und das ist jetzt mein Schlusswort, danach können wir diskutieren, deshalb sind antisemitische Skandalreden, Skandalgedichte und Skandalbücher von deutschen Politikern und Intellektuellen, ob rechts oder links, auch keine Ausrutscher, sondern Programm und lassen tief in die deutsche Volksseele blicken.